hat dir schon Hot Davis Riff, das hat er mir neulich gesagt. Ahnt ihr das auch? Ja, das war ja auch wohl so derbe Scheiße. Und zwar, ahnt ihr eigentlich schon mein neues Hefty Correctness Riff? Nee, Mann, Digga, spiel mal. Das ist so krass korrekt. Okay, bring it on, Alter. Ja, bring it on.